Seit Tagen nicht mehr rauchen, fühl mich wie ein alter Mann. Ich liege hier und kann nicht mehr, und du bist schuld daran. Bis hierher und nicht weiter, jetzt ist Schluss, ich brauche dich. Ich glaub vielleicht an Wunder, doch bescheuert bin ich nicht. Echt der Draht. Warum hast du mich klar gemacht? Jetzt haben wir den Salat. Bis hierher und nicht weiter, jetzt ist Schluss, ich brauche dich. Ich glaub vielleicht an Wunder, doch bescheuert bin ich nicht. So ein Schwein hat man nur einmal. Nur einmal.